Massenvergiftung durch Autoabgase. Forschungsergebnisse der Medizinischen Hochschule Hannover belegen erneut, dass die Konzernspitzen von VW und anderen Automonopolen wegen ihrer mutwilligen Vergiftung mit Autoabgasen Mitverantwortung für den Tod von Millionen Menschen tragen. Eine Forschungsgruppe unter Leitung des Herz- und Gefäßchirurgen Professor Axel Haberich konnte beweisen, dass die Volkskrankheit Arteriosklerose nicht durch Blutfette, sondern durch lokale Versorgungsstörungen der Gefäßwände der Arterien ausgelöst wird. Die Schädigung der Arterien entsteht demnach durch Verstopfung kleinerer Gefäße, die größere Arterien von außen her ernähren. Dazu Professor Haberich: Es kommt zu einem Infarkt der Arterienwand. Häufigster Auslöser solcher Verschlüsse sind Entzündungsreaktionen, die durch Viren, Bakterien und Feinstaub entstehen, aber auch durch schädliche Fettpartikel, also oxidiertes LDL-Cholesterin. Durch die Reparaturprozesse des Immunsystems entstehen dort Zellabfälle, die sogenannten Plaques, die zu einer Verdickung der Arterieninnenwand führen und schließlich einen Verschluss des Muttergefäßes herbeiführen können. Die häufigsten Folgen der Arteriosklerose sind Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Weltgesundheitsorganisation führt jährlich 17,5 Millionen Todesfälle auf Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems zurück. In Deutschland stellen Krankheiten des Kreislaufsystems 39% der Todesursachen. Den Hannoveranern Forschern war aufgefallen, dass Menschen mit schweren arteriosklerotischen Verkalkungen und Engstellungen in anderen Teilen ihres Gefäßsystems völlig gesunde Gefäße hatten. Das widerspricht der Cholesterintheorie. Hier wären Veränderungen im ganzen arteriellen Gefäßsystem zu erwarten gewesen. Angeregt wurde Professor Haberich auch durch Arbeiten des Leningrader Pathologen Zinserling aus der Zeit der Sozialistischen Sowjetunion. Dieser hatte schon 1924 nachgewiesen, dass an Syphilis verstorbene Kinder regelmäßig arteriosklerotische Veränderungen aufwiesen. Auch andere Forscher haben Arteriosklerose immer wieder als Entzündungskrankheit erklärt. Ihre Ergebnisse wurden aber ignoriert und unterdrückt. Aber Professor Haberich sieht ebenfalls einen Zusammenhang. Zum Beispiel wurden in zahlreichen Untersuchungen anderer Wissenschaftler in den vergangenen Jahren ein eindeutiger Zusammenhang zwischen einer erhöhten Herzinfarktrate und dem Auftreten von Grippeepidemien mit Lungenentzündungen, aber auch durch Feinstaubexposition nachgewiesen. Das ist veröffentlicht der Forschungsarbeit vom 17. Januar 2017. Das unterstreicht die dringende Notwendigkeit des Ausbaus eines kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs, auch auf Kosten der Profite der Autokonzerne und in Verbindung mit der Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen. Feinstaub erhöht das Demenzrisiko. Das ergab eine Studie, die Daten nahezu aller erwachsenen Bewohner der kanadischen Provinz Ontario erfasste. Für Menschen, deren Wohnung nicht mehr als 50 Meter von einer Straße mit hohem Verkehrsaufkommen entfernt war, stieg das Risiko einer Demenzerkrankung innerhalb von 11 Jahren um 7%, verglichen mit denjenigen, die mindestens 300 Meter weiter weg wohnten. Das ist aus dem Internet www.wissenschaft-aktuell.de vom 6. Januar 2017. Und da lädt auch dazu das Braunschweiger VW-Widerstandskomitee ein zur Kundgebung und Diskussionsveranstaltung mit Bochumer Opel-Kollegen der IG Metall-Liste Offensiv am Samstag, den 18. Februar 2017. Gegen Profiteure und Umweltverbrecher, was wir vom Kampf der Opelaner für den Kampf um unsere Zukunft lernen können. Dazu findet statt um 14 Uhr eine Kundgebung gegen die Abwälzung der VW-Krisenlasten auf die Bevölkerung und die Belegschaft Kohlmarkt Braunschweig. Und um 17 Uhr Vortrag der Opel-Kollegen und Diskussion Brunswieger Kreativraum Karlstraße 35 Braunschweig.